ist dir zu schwer. Nichts ist ihm zu schwer. Nichts ist ihm zu schwer. Nichts ist ihm zu schwer. Nichts ist ihm zu schwer. Er hat den Preis bezahlt. Er hat den Preis bezahlt. Und ich sehe einige Herzen hier, die wollen einfach mehr von Gott. Die wollen einfach mehr von Gott. Die wollen einfach mehr von Gott. Die wollen mehr. Die wollen mehr Gott in ihrem Leben, mehr Geist in ihrem Leben, mehr Kraft in ihrem Leben, mehr Jesus in ihrem Leben. Ja. Und das ist gut, wenn du mehr willst. Sonst bist du lau, weißt du, die Bibel ist da eindeutig. Dann bist du lau, wenn du zufrieden bist, wenn du schon genug hast. Bei Jesus gibt es mehr. Und er, ja, und sie haben gefragt, Herr, was kannst du heute für mich tun? Ja, und er sagt, ich kann dich füllen. Weißt du, ich kann dich füllen, sagt Gott. Ich kann dich füllen. Und das will er, das will er. Er will dich heute Morgen füllen. Weißt du, füllen, füllen, füllen, füllen, füllen, ja, füllen. Warte, bis du Kraft von oben empfängst. Und die Kraft von oben ist da, sie ist da. Weißt du, sie ist da. Sie ist da, die Kraft von oben ist da. Die Kraft von oben ist da. Ja. Die Kraft ist da, lass dich füllen. Weißt du, da geht noch mehr. Da geht noch mehr rein. Da geht noch mehr rein. Da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Mach dein Herz auf. Erfüll dich. Erfüll dich. Erfüll dich mit der Kraft von oben. Erfüll dich mit der Kraft von oben. Erfüll dich mit der Kraft von oben. Jetzt. Erfüll dich mit der Kraft von oben. Mit der Kraft von oben. Erfüll dich mit der Kraft von oben. Da ist noch mehr. Da ist noch mehr. Da ist noch mehr. Da ist noch mehr. Da ist noch mehr. Da ist noch mehr. Da ist noch mehr. Mach dein Herz ganz auf. Mach dein Herz ganz auf. Mach dein Herz ganz auf. Mach dein Herz ganz auf. Diese Abfüllanlage, weißt du, Abfüllanlage. Hast du schon mal so eine Abfüllanlage gesehen? Da stehen die ganzen Flaschen, Sie werden gespült von innen und von außen. Die alten Etiketten kommen runter, ja. Und dann kommt von oben dieser Zapfhahn, ja? Und das geht schnell, das setzt sich drauf, packt dich und dann wirst du gefüllt, ja? Ja, dann wirst du gefüllt. Bis oben. Ja? Bis oben. Ja, und wenn du nur halb voll bist, dann wirst du aussortiert. Ja, und dann geht es von vorne los. Wieder durch die Reinigung. Und dann wieder der Zapfhahn. So lange, bis du voll bist. Ohne mich könnt ihr nichts tun, weißt du? Nichts. Aber mit ihm alles. Der Zapfhahn kommt. Bis du überfließt. Und der Zapfhahn kommt. Bis du überfließt. Reimt sich nicht. Ist völlig egal. Aber der Zapfhahn kommt. Bis du überfließt. Let us shout for joy and glory. Ich habe noch eine Frau gesehen und dass viele Tränen verkosten wegen eines deiner Kinder. Und Gott will dir den Schmerz heute Morgen wegnehmen. Er will dich heute Morgen heilen von dieser Last, die du trägst für dein Kind. Wen betrifft das von euch? Kommst du? Zwei sogar. Kommt ihr? Kommst du auch vor? Genau, und die anderen, ihr stellt euch nochmal an der Apfelanlage an. Ich glaube, einige brauchen noch ein bisschen. Vater, ich danke dir, dass du dieses Trauma jetzt wegnimmst. Ja, dass du jetzt dieses Herz heilst in Jesu Namen. Vater, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass dieses Kind bei dir sicher ist. Ich danke dir, dass dieses Kind bei dir sicher ist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Frei und los. Frei und los. Frei und los. Frei und los. Frei und los. Frei und los. Frei und los. Gott ist hier. Du bist in seiner Gegenwart. Du bist in seiner Gegenwart. Ja, gib all deine Last jetzt an ihn ab. All deine Sorge, all deine. Weil Jesus hat den Sieg. Jesus hat den Sieg. Jesus hat den Sieg. Sag mal wir zusammen. Jesus hat den Sieg. Und du mit ihm. Ja. Und ich habe den Eindruck noch für euch Frauen, die da vorne seid, ihr sollt echt aufstampfen und sagen im Namen Jesus, Amen. Es kommt jetzt zum Ende in Jesu Namen und mein Kind kommt auf den Weg Gottes oder ist geheilt. Genau, im Namen Jesus. Ihr lasst es euch nicht mehr gefallen, weil es kommt ja nicht von Gott, sonst kommt vom Feind. Sagt nein, nicht mehr. Amen. Amen. Amen. Amen. Jemanden auf dem Weg zum Platz von Herzen. Halleluja. Halleluja. Die Abfüllanlage ist in Betrieb. Preis den Herrn. Halleluja. Betriebsgenehmigung erteilt. Eieieiei. Schakalaka. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Da passt es doch, dass ich heute mal wieder mit was Witzigem starte. Und zwar, wir hatten jetzt in letzter Zeit auch öfters von Mut und Kühnheit und Risikobereitschaft und so weiter. Und da habe ich diese Story gefunden hier von dem Studenten, der in der Philosophieklasse ist, ja, und hat eine einzige Frage in seinem Endexamen, in seinem Abschlussexamen. Eine einzige Frage heißt: Was ist Mut? Also das ist die Frage für sein Abschlussexamen. Und der Student schreibt auf das und er schreibt es und gibt es ab. Okay, das ist hochphilosophisch. Ich weiß, es braucht eine Weile, bis es sagt. Aber jetzt noch was Einfacheres. Das hat uns jemand, oder hat mir jemand zugeschickt, ich kriege immer mal wieder Witze zugeschickt, weil ich immer mal wieder Witze erzähle, hat mir jemand zugeschickt, ich kannte ihn schon, und ich habe ihn vielleicht auch schon mal erzählt, aber es kann schon eine Weile her sein. Und zwar ist es ein Witz über, oder wo der Papst vorkommt. Ich hoffe, niemand fühlt sich angegriffen, aber der Papst ist in Amerika und er fährt mit seinem Chauffeur auf der Autobahn und sie fahren so dahin und irgendwann mal in einsamen Gegend sagt der Papst zu seinem Chauffeur: Mein Sohn, ich werde immer rumgefahren mein ganzes Leben lang, nichts lässt man mich mehr selber machen, ich bin ja der Papst und so weiter, aber ich würde so gerne auch mal selber Auto fahren. Ja. Tauschen wir doch mal die Plätze. Okay, sie tauschen den Platz, Papst fährt, leider ein bisschen zu schnell, wird gestoppt von der Polizei, ja klar, ist ja lange nicht gefahren, also dachte, jetzt gebe ich mal richtig Gas. Polizei stoppt ihn, Polizist sieht den ertappten Verkehrssünder, erschrickt total, ruft seinen Chef an und sagt: Chef, was soll ich machen? Chef sagt: Ja, natürlich strafen, wo ist das Problem? Sagt der Polizist: Ja, aber es ist eine hochgestellte Persönlichkeit. Sagt der Chef: Na, so hoch wird er schon nicht sein, wird er nicht der Gouverneur sein oder so. Und dann sagt er: Ja, noch viel höher als der Gouverneur. Dann sagt der Chef: Ja, da müsste ja der Präsident der Vereinigten Staaten sein. Und sagt der Polizist, nee, viel höher. Sagt der Chef, ja, wer ist es denn dann? Dann sagt er: Ja, ich weiß auch nicht, aber der Papst ist sein Chauffeur. Also ich weiß nicht, was da noch übrig bleibt, wer das sein könnte. Preis den Herrn. Halleluja. Ihr Lieben, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir nach unserem vollen oder gemäß unserem vollen Potenzial, das Gott in unser Leben hineingelegt hat, leben. Sag das nochmal zu deinem Nachbarn: Lebe nach dem vollen Potenzial, das Gott in dich hineingelegt hat. Ja. Epheser 2, Vers 10 hatten wir: Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Mit anderen Worten, es gibt Dinge, die Gott für uns vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Es gibt Dinge, die hat Gott für uns bestimmt in diesem Leben. Das ist das Potenzial Gottes für unser Leben. Und es ist wichtig, dass wir in diesen Dingen gehen. Und ich habe das letzte Mal darüber gesprochen, dass es wichtig ist, um in diesem Potenzial zu leben, dass wir ganz bewusst unsere Begrenzungen, die wir manchmal in unserem Denken haben, zur Seite tun und wirklich groß denken. Wir hatten Jesaja 54, 2-3, wo es heißt: Steck deine Zeltpflöcke weit. Ja, wir hatten es davon, dass wir die Angst vor dem Risiko ablegen müssen. Ja, da ging es um Mut. Ja, es ging darum, dass wir die Angst vor Ablehnung, die Angst vor Angriffen, die Angst vor Versagen, die Angst auch vor Erfolg hatten wir auch. Auch das müssen wir ablegen. Die Angst vor Stolz, die Angst zu groß zu denken, die Angst uns abhängig zu machen von der Kraft Gottes allein, ja, weil das, was Gott in unser Leben hineingelegt hat, was er tun möchte in unserem Leben, ist immer, ich sag dir immer, eine Nummer zu groß für dich. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn: Was Gott mit dir geplant hat, ist immer eine Nummer zu groß für dich. Wenn das, worin du gehst, wenn das, was du als Vision auf deinem Herzen hast, für dich leicht erreichbar erscheint, dann ist es wahrscheinlich nicht die, oder sicher nicht die Vision Gottes. Ja, weil das, was Gott für dich vorhat, ist immer größer als du und er zwingt dich damit dazu, dich abhängig zu machen von seiner Kraft, und das ist entscheidend wichtig. Und wir wollen heute jetzt den zweiten Schritt gehen. Wir hatten es jetzt das letzte Mal, wie gesagt, davon, dass die Begrenzungen aus unserem Denken entfernt werden. Und heute möchte ich darüber sprechen, dass wir unseren Denksinn, wenn die Begrenzungen weg sind, dann ist das Zweite, was wichtig ist, dass wir unseren Denksinn mit dem Richtigen füllen. Amen. Philipper 2, Vers 13 heißt es: Er bewirkt in uns das Wollen, also in unserem Inneren, in unserem Denksinn. Er bewirkt in uns das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Amen. Das heißt, unser Denksinn muss erneuert werden. Gott legt Dinge in unser Inneres hinein, um damit zu arbeiten. Mit anderen Worten, man könnte es auch so sagen, er benutzt unsere menschliche Vorstellungskraft, um Dinge in unser Herz hineinzulegen. Wusstest du, dass jeder Mensch eine Vorstellungskraft hat? Du hast eine Vorstellungskraft. Du kannst dir zum Beispiel Dinge vorstellen, das kannst du gerade mal testen. Ja, du kannst dir Dinge vorstellen, die existieren, aber du bist nicht da. Du kannst dir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass du durch deine Wohnung zu Hause gehst, ja, nochmal kurz kontrollierst, ob der Herd abgedreht ist. Aber ich will jetzt keine Ängste auslösen, die dich dann nachher wieder ablenken. Ja. Aber du kannst dir in deiner Vorstellung, kannst du durch deine Wohnung gehen, du kannst die Türen sehen, du kannst die Küche sehen, du kannst all diese Dinge sehen. Das kannst du mit deiner Vorstellungskraft tun. Etwas, was existiert, kannst du dir vorstellen. Du kannst dir aber auch etwas vorstellen, was zum Beispiel in der Vergangenheit geschehen ist. Das geht auch durch deine Vorstellung. Das nennt man deine Erinnerung. Du hast Erinnerungen, du hast Bilder in deinem Innersten. Normalerweise so etwa ab dem dritten Lebensjahr setzt unser Erinnerungsvermögen ein. Das heißt, du kannst dich heute erinnern an manche Dinge noch, die passiert sind, als du 3 Jahre warst. Ich weiß zum Beispiel, das erste Bild, das ich in meinem Kopf habe aus meinem Leben, ist tatsächlich, da war ich noch nicht mal 3, da war ich 2, 3 Vierteljahre. Da sind wir als Familie in eine neue Wohnung umgezogen und ich erinnere mich noch daran, wie ich über den Parkettboden gelaufen bin, der noch nicht fertig war, der wurde gerade verlegt und irgendwie war das wahnsinnig spannend. Warum auch immer. Aber das ist das erste Bild, das ich in meiner Vorstellung habe und ich kann mir das jederzeit herholen und mir vorstellen, wie das damals in der Wohnung war, mit die leere Wohnung mit dem Parkettboden, der da verlegt wurde. Ja. Dieses Bild ist in mir drin. Das ist Vorstellungskraft in Bezug auf Dinge der Vergangenheit. Genauso kannst du dir Dinge vorstellen. Jetzt wird es natürlich schon spannender, weil das ist ja normal, so natürlich. Aber du kannst dir auch Dinge vorstellen, die nicht existieren. Richtig? Du kannst dir jetzt zum Beispiel irgendetwas vorstellen, was du tust, was du nie getan hast und was du vielleicht auch nie tun wirst. Aber du kannst dir irgendwas vorstellen. Du kannst dir jetzt in diesem Moment vorstellen, dass du, was weiß ich, mit so einem, wie heißen die Dinger, diese vierrädrigen Teile da, dass du Squat, genau, dass du mit so einem Squat durch die Wüste Sahara fährst zum Beispiel und der Sand bläst um dich herum und es ist warm oder heiß oder wie auch immer. Und das kannst du dir vorstellen, kannst du vor deinem inneren Auge sehen. Jetzt, wo ich drüber rede, siehst du das in irgendeiner Form vor deinem inneren Auge, weil du eine Vorstellungskraft hast. Ja, du kannst damit auch das tun, was man so landläufig Tagträumen nennt. Das heißt, du kannst innerlich dir Dinge vorstellen. Gerade auch Kinder machen das teilweise sehr stark. Ich habe das als Kind sehr stark gemacht. Ich habe mir alles Mögliche vorgestellt als Kind, was ich mal machen werde, wenn ich erwachsen bin und habe mir alles im Detail vorgestellt, habe das alles gesehen und so weiter. Das ist Vorstellungskraft. Natürliche, menschliche Vorstellungskraft. Und die Bibel macht schon deutlich, dass unsere Vorstellungskraft von Gott her ein großes, ja ich sage sogar so, ein gewaltiges Potenzial hat. Da liegt eine gewaltige Kraft drin. Wenn du dir das mal anschaust, 1. Mose 11, da fängt es schon an. Es war der Turmbau zu Babel, ja, da hat Gott sich die Menschen angeschaut und es heißt da von ihnen, und ihr Herz war ja nicht auf Gott ausgerichtet, ja, sie waren stolz in ihrem Herzen, das heißt, sie waren nicht auf dem Weg Gottes und trotzdem sagt Gott, als er vom Himmel runterfährt und zu schauen, wie sie den Turm da bauen, den Turm zu Babel ist ja bekannt, ja, und da heißt es dann, der Herr sprach in 1. Mose 11, Vers 6, der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie und dies ist erst der Anfang ihres Tuns, also dieser Turm von Babel. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Mit anderen Worten, was immer sie sich vorstellen und worauf immer sie sich zubewegen, es wird ihnen möglich sein. Sie werden diese Dinge tun. Und in dem Fall war es so, weil ihre Motivation falsch war, wollte Gott nicht, dass diese Dinge zustande kommen. Und deswegen hat er versucht, es zu verhindern, indem er sie zumindest uneins gemacht hat durch die Verwirrung der Sprachen. Ja? Dieses buchstäbliche Babel der Verwirrung der Sprachen, ja? Hat er gesandt, um zu verhindern, dass sie all das tun konnten oder bewirken konnten, was sie sich zu tun ersannen. Ja? Das ist im Negativen. Sozusagen ungeheiligte Vorstellungskraft. Du kannst eine ungeheiligte Vorstellungskraft haben oder du kannst eine geheiligte Vorstellungskraft haben. Jetzt darfst du dreimal raten, um welche Vorstellungskraft es heute gehen soll. Amen. Natürlich um die geheiligte Vorstellungskraft, weil wenn der ungeheiligten Vorstellungskraft schon so Gewaltiges möglich ist, wie damals der Turmbau zu Babel, wie viel mehr kann Gott dann deine geheiligte Vorstellungskraft gebrauchen, um sein Wollen in dich hineinzulegen und das Vollbringen zu bewirken zu seinem Wohlgefallen. Amen. Und dazu habe ich dir auch ein Beispiel. 1. Chronik 29, König David. Am Ende seines Lebens wird da berichtet, hat er ja für den Tempelbau in Jerusalem die ganzen Materialien zusammengetragen. Ja. Gott hat ihm ja klar gesagt, du wirst den Tempel nicht bauen, sondern dein Sohn wird den Tempel bauen. Aber er hat die ganzen Materialien zusammengetragen und sie haben gespendet. Das Volk Israel hat die Sachen zusammengebracht und sie haben gespendet und die ganzen Materialien waren zusammengetragen. Und dann heißt es da in 1. Chronik 29, Vers 10, und David pries den Herrn vor den Augen der ganzen Versammlung und dann kommt sein Gebet, das er gebetet hat. Und ich lese nicht das ganze Gebet, weil das relativ lang ist, sondern ich lese ab Vers 16, wo er dann sagt, Herr unser Gott, diese ganze Menge, die wir bereitgestellt haben, um dir ein Haus zu bauen für deinen heiligen Namen, also all diese Materialien, von deiner Hand ist sie, also diese Menge von Sachen, und das alles ist dein. Ich habe erkannt, mein Gott, dass du das Herz prüfst und an Aufrichtigkeit hast du gefallen. Ich nun in Aufrichtigkeit meines Herzens, also hier geht es um geheiligte Vorstellungskraft, ja, Aufrichtigkeit des Herzens. In Aufrichtigkeit des Herzens habe ich das alles bereitwillig gegeben und ich habe jetzt mit Freuden gesehen, dass auch dein Volk, das sich hier befindet, dir bereitwillig gegeben hat. Herr Gott, unser Väter Abraham, Isaak und Israel. Und jetzt kommt's. Bewahre dieses. Und jetzt steht in der Elberfelder Folgendes, ich sage dir gleich, was im Hebräischen steht. Bewahre dieses für ewig als Streben der Gedanken im Herzen deines Volkes und richte ihr Herz zu dir. Und meinem Sohn Salomo gib ein ungeteiltes Herz, deine Gebote, deine Zeugnisse und deine Ordnungen zu beachten und das alles zu tun und den Palast zu bauen, den ich vorbereitet habe. Also den Tempel, er spricht vom Tempel. Okay, was sagt er? Er sagt, hier sind all diese Materialien, das ist Rohmaterial für den Tempel. Und dann sagt er, so Herr, und jetzt bewahre dies, also dieses Vorhaben, davon spricht er, dieses Vorhaben des Tempelbaus, bewahre es für ewig als Streben der Gedanken im Herzen deines Volkes und richte ihr Herz zu dir. Im Hebräischen steht da, für Streben steht da das Wort Jetzer. Ja, und Jetzer heißt so viel wie eine Vorausbildung des zu verwirklichen, denn... Ich habe es in meinem Hebräischen Lexikon nachgeschaut. Er hatte eine Vorausbildung des zu Verwirklichenden. Es ist eine Vorausbildung des zu Verwirklichenden. Mit anderen Worten, was sagt er, wenn wir es jetzt in dieser wörtlichen Übersetzung lesen, dann sagt er so, Vers 18, bewahre dies, also den Plan des Tempelbaus, für ewig als Vorausbildung des zu Verwirklichenden in den Gedanken im Herzen deines Volkes und richte ihr Herz zu dir. Man könnte es auf ganz modern Deutsch einfach sagen, halte die Vision Gottes vor die Augen des Volkes und zwar kontinuierlich. Das ist das, was Jezer sagt. Ja. Mit anderen Worten, David betet darum, dass die Vision des zukünftigen Tempelbaus beständig in der Vorstellungskraft der Israeliten bleibt. Weil er wusste, wenn sie es nicht aus ihrer Vorstellungskraft raus verlieren, wenn sie es nicht aus den Augen verlieren, dann werden sie es verwirklichen. Amen. Und das ist das, was schon Gott in 1. Mose 11, 6 gesagt hat. Was sie sich in ihrem Herzen vorgenommen haben, das werden sie verwirklichen. Auch wenn David schon tot sein würde, weil er wusste ja, das war am Ende seines Lebens, er wusste, er würde bald sterben. Aber er wusste, wenn diese Vision, die er von Gott bekommen hat, jetzt in dem Herzen des Volkes vor Augen bleibt, in der Vorstellungskraft vor Augen bleibt, als Vorausbildung des zu Verwirklichenden, dann werden sie es bewirken. Amen. Und das ist tatsächlich ein geistliches Prinzip. Ja, Sprüche 23, Vers 7 heißt es, das ist in die King James Version, da heißt es so, wie das Herz eines Menschen denkt, so ist er. Das heißt, was du in deinem Innersten vor Augen hast, darauf gehst du zu, mit anderen Worten. Weißt du, wir müssen als Christen, wir müssen mal wirklich, achte mal da drauf, überleg mal selber, was geht so, wenn der Tag lang ist, alles in deinem Kopfkino so vor? Oh, jetzt sind manche etwas auf dem falschen Fuß erwischt worden. Ja, ist gut, ist eine Überführung, Halleluja. Weißt du, was, mit anderen Worten, was, weißt du, das, was in deinem Kopf abgeht, du könntest auch so sagen, was trägst du als Vorausbildung des zu Verwirklichenden in deinem Herzen? Weil das, was du in deinem Herzen trägst, ist eine Vorausbildung des zu Verwirklichenden. Weißt du, nochmal zurück einfach zum Bewusstsein. Du trägst letztendlich ständig Bilder in dir drin von dem, was sein wird. Schon morgens, wenn du aufstehst, hast du ein Bild, ganz einfach, du hast ein Bild, was weiß ich, vom Bad, jetzt gehe ich ins Bad. Ja? Oder du stehst auf und du hast drei Gedanken, oh ja, heute muss ich das machen, das machen, das machen. Heute liegt das an, das an, das an. Da hast du ein Bild. Das ist eine Vorausbildung des zu Verwirklichenden. Amen. Du hast etwas vor Augen. Ja? Das ist neutral zunächst und es läuft auch normalerweise unbewusst ab. Aber dann gibt es eben auch zum Beispiel negative Kräfte, die unsere Vorstellungskraft, ich sag mal, kapern. Zum Beispiel Ängste. Ja, du hast bestimmte Symptome in deinem Körper. Wie viele von euch haben das schon mal erlebt? Du hast bestimmte Symptome in deinem Körper und sofort startet da oben ein Kopfkino. Oh, das könnte das sein. Oh, das könnte jenes sein. Oh, wie wird es? Dann sagt der Arzt noch was. Dann hast du ein Kopfkino. Oh, wie wird es in 5 Jahren? Was ist ich? In 10 Jahren? Oh, dann kann ich nicht mehr laufen. Oh, dann bin ich im Rollstuhl. Dann bin ich dieses. Dann bin ich jenes. Wie viele von euch haben schon mal so ein Kopfkino erlebt? Vielleicht nicht ganz so heftig mit Rollstuhl, aber dass du einfach irgendwas, weißt du, Kopfkino vor Augen. Was könnte alles sein? Was könnte Schlimmes passieren? Menschen stellen sich Dinge vor, teilweise ganz unbewusst. Und ich möchte dich heute Morgen wirklich da rausholen aus dem Bereich des Unbewussten, dass du sensibel wirst und dass dir diese Dinge bewusst werden, die da ablaufen. Und wenn die Quelle von diesen Dingen, die in deinem Kopfkino abläuft, wenn die Quelle Angst ist, dann stoppe dieses Kopfkino. Weil Angst ist nie Gott. Amen. Angst ist nie Gott. Ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken zum Frieden und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Das sind seine Gedanken. Amen. Und die sollten in unserem Kopfkino laufen. Halleluja. Also Menschen stellen sich vor, sie gehen zur Arbeit und sie stellen sich schon vor, oh, heute werde ich wieder abgelehnt. Oh, heute werde ich versagen. Womöglich werde ich versagen. Oh, womöglich wird das passieren. Oh, womöglich wird mir das und das schaden. Womöglich werde ich angegriffen. Was könnte alles sein? Also diese inneren Vorstellungen sind Vorstellungen, die wir eliminieren müssen. Aber nicht nur eliminieren, sondern wir müssen sie auch ersetzen. Manche Menschen stellen sich vor, einfach aufgrund dessen, was in der Umgebung ist. Sie beobachten Leute, die älter werden und dann sehen sie, oh, die werden gebrechlich oder die werden dies und jenes und dann werden sie selber, was weiß ich, keine Ahnung, 50, 60, irgendwann kommt der Punkt und dann beginnen sie sich selber vorzustellen. Oh ja, da geht's dann auch für mich lang und eines Tages werde ich dann so sein. Kopfkino, Amen. Und du stellst dir Dinge vor, manche Leute sagen, ja gut, ab 40 geht's dann körperlich bergab oder was. Ja, manche tun sich mit 50 schon die das barrierefreie Wohnen sichern. Ja, weil sie sagen ja, irgendwann kann ich nicht mehr laufen. Verstehst du, wo kommt das her? Das kommt aus Vorstellungen, das kommt aus Erfahrungen, das kommt aus Kopfkino. Amen. Solltest du dir was anderes vorstellen? Halleluja. Oh, ich hatte jetzt eine starke Vorstellung, die mir vor Augen gemalt wurde. Ich habe letzte Woche habe ich einen bekannten Evangelisten gesehen in England. Einige von euch kennen ihn auch. Der hat in den 80er, 90er Jahren ganz stark die Sowjetunion evangelisiert und auch die Ukraine und all diese ganzen ehemaligen Sowjetstaaten. David Hathaway heißt er. Und er hat auch mich persönlich mal sehr stark berührt vor 25 Jahren oder was in dem Dienst, wo wir waren. Und ich habe lang nichts von ihm gehört, lang nichts von ihm gesehen. Aber jetzt vor 3 Tagen habe ich ihn gesehen, wie er in einer Zeltevangelisation in England, er ist ja Engländer, da predigt über die Taufe im Heiligen Geist. Und ich sage dir was, dieser Mann ist 93 und er reist rum und predigt fast jeden Tag. Und er ist da auf der Bühne rumgesprungen und hat gesagt, und die Kraft Gottes kommt jetzt mit einer Stimme, gewaltig, stark. Also natürlich ist ein alter Mann, aber weißt du, ist er so rumgelaufen und ja, und in Jesu Namen und die Power Gottes und ja, Shakabamba. Volle Power. Wow. Halleluja. Und als ich den da springen habe sehen, habe ich gesagt, Das bin ich in 37 Jahren. Halleluja. Amen. Verstehst du? Kopfkino. Das Richtige da oben rein. Amen. Das Falsche raus und das Richtige rein. Weißt du, such dir nicht. Du sagst, ja, aber es sind viel mehr, die sind gebrechlich. Weißt du, schau nicht da drauf. Weißt du, ich möchte etwas vor Augen haben, was mich in die richtige Richtung lenkt. Halleluja. Und da stelle ich mir lieber den David Hathaway vor mit 93. Ja, Shakaramba Dasa Kandada. Und Hände und Jumbo Romo Shabba. Und sagt, und ich bin hungrig nach Gott und ich will mehr vom Herrn und so weiter. Halleluja. Überhaupt nicht am Ende oder so. Schicki. Halleluja. Glory. Weißt du, in Römer 1, Vers 21, da sagt Paulus von den Menschen, die Gott nicht kennen, die nicht in Verbindung sind mit Gott. Er sagt hier, sie verfielen in ihrem Denken der Nichtigkeit und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Das heißt mit anderen Worten, ihre Vorstellungskraft wurde ins Negative verkehrt. Die Vorstellungskraft der Menschen in der Welt ist ins Negative verkehrt. Sie sind voller Ängste. Sie ziehen sich deswegen immer das rein, was Ängste bewirkt. Ja, was hat die meisten Klicks an Nachrichten? Welche Zeitungen sind erfolgreich? Die voll sind mit allen möglichen negativen Nachrichten, mit negativen Bildern, alles Mögliche. Und dann wunderst du dich, wenn du dir das immer reinziehst, ja, und hier gab es wieder ein Gewaltverbrechen und da gab es wieder das und da gab es wieder das und da gab es wieder das, dann wunderst du dich, dass du irgendwann mal so rumläufst und denkst, oh meine Güte, wann bin ich das Opfer? Naja, ist ja so irgendwann. Verstehst du, wenn du denkst, wow, alles gemein, gefährlich, hier, da, Kopfkino beginnt, weil du gefüllt bist mit dem Negativen. Aber weißt du, das ist der Geist der Welt, das, was darüber kommt, das ist der Geist der Menschen, deren Denken in der Nichtigkeit verfallen ist und deren unverständiges Herz verfinstert wurde. Aber das sind nicht wir. Amen. Sondern du hast eine geheiligte Vorstellungskraft. Du siehst dich nicht krank. Du siehst dich nicht, oh ja, das geht immer runter. Weißt du, das kann kommen, wenn du Dinge hast, das Kopfkino kommt. Aber du, weißt du, das ist auch kein Verurteilen oder so, wenn das mal kommt. Ist normal. Aber du musst es durchschauen und du musst es ersetzen. Amen. Halleluja. Ich weiß, vor Jahren, das war vor 10 Jahren, da hatte ich immer wieder hatte ich starke Infekte, die meine Stimme sehr stark angegriffen haben. Und es war eine Zeit lang und ich wusste auch nicht, woher das kommt. Und es hat mir immer so stark auf die Stimme geschlagen. Manche erinnern sich nur dran, ich habe manche Veranstaltungen gemacht, da habe ich kaum reden können. Wirklich so. Ja, inzwischen, preist den Herrn, ist es vorbei. Halleluja, dank sportlicher Routine und so weiter. Aber weißt du, als ich damals angegriffen war mit dieser Stimme, weißt du, da kam auch das Kopfkino. Und er hat gesagt, wie willst du denn predigen auf die Dauer, wenn das ständig ist? Du brauchst ja deine Stimme, so dein wichtigstes Instrument. Ja, wie willst du predigen? Da kommt das Kopfkino. Und dann musst du dich entscheiden, musst sagen, nein, das ist nicht meine Zukunft. Amen. Sondern meine Zukunft ist, das volle Potenzial Gottes für mein Leben auszuleben. Amen. Halleluja. Also ersetze das falsche Kopfkino. Halleluja. Weißt du, du kannst dir Dinge vorstellen, was die Bibel dir verheißt, oder du kannst dir Dinge vorstellen, die der Teufel dir anbietet. Du kannst dir vorstellen, dass deine Ehe in Bach runtergeht, oder du kannst dir vorstellen, dass sie immer besser wird und dass es immer mehr der Himmel auf Erden wird. Du kannst dir vorstellen, dass du übermorgen entlassen wirst, oder du kannst sagen, ich werde nur immer aufwärts steigen und nicht hinuntersinken. Amen. Du kannst dir Dinge vorstellen. Weißt du, mit welcher Haltung gehst du schon zur Arbeit? Wenn du schon mit diesem, weißt du, wenn schon jeder praktisch im Geist sozusagen auf dir lesen kann, oh, ich werde bald entlassen. Darfst du dich nicht wundern, dass du bald entlassen wirst, weil jeder denkt, ja genau, das ist der Nächste, steht ihm ja geschrieben, ist ja schon hier. Weißt du, du hast es vor Augen. Was du vor Augen hast, das ziehst du an. Aber wenn du zur Arbeit gehst und sagst, hier ist meine Zukunft, Halleluja, hier ist mein Platz, hier ist meine Berufung, hier werde ich gebraucht, die kommen gar nicht ohne mich aus. Amen. Wenn das hier steht, dann schaut dich der Personalchef an und sagt, oh, ich glaube, den sollte man besser nicht entlassen, der wird gebraucht. Das ist eine Sache im Geist. Selbst Menschen in der Welt reagieren auf deine Ausstrahlung. Die schauen sich dir an. Hast du das vor deinem Auge? Also damals, als wir die christliche Bank gefragt haben wegen einem Kredit hier für unser Gebäude damals am Anfang, na, preis den Herrn, ist ja alles abgezahlt, Halleluja, aber am Anfang haben wir es ein bisschen gebraucht. Da sahen unsere Finanzen ziemlich grenzwertig aus, was die Finanzierung dieses Gebäudes angeht. Aber ich weiß noch, wie die Bankchefin zu uns kam ins Büro, das war damals noch in Bernhausen, und wir haben uns mit ihr unterhalten. Und sie wollte unsere Vision sehen. Und sie wollte sehen, was ist die Ausstrahlung. Und ich habe das gespürt, sie hat gecheckt. Glaubt der Mann, dass das funktioniert, was er tut? Was steht auf seinem Innersten geschrieben? Und sie hat voller Freude hat sie gesagt, jawohl, wir finanzieren das Projekt, wir machen das. Und ich weiß nicht, ob sie es bereut haben, weil sie haben relativ wenig mit uns verdient, weil wir ziemlich wenig Zinsen gezahlt haben, weil wir relativ schnell zurückgezahlt haben. Aber auf jeden Fall haben sie ihr Geld nicht verloren. Amen. Verstehst du? Das sind Dinge, die auf deinem Herzen geschrieben sind. Das ist Vorstellungskraft, geheiligte Vorstellungskraft. Was steht auf deinem Herzen geschrieben? Also viele Menschen haben gar keine klare Vorstellung von der Zukunft ihres Lebens. Und deswegen leben sie einfach so ein Stück weit dahin, gemäß dem, was sie so anfliegt. Und sie machen so das, was man halt so macht. Sie schauen bei den anderen, was machen die so? Okay, gut, die machen, als ich, machen Vorsorge fürs Alter, gehen einmal im Jahr in Urlaub oder zweimal im Jahr, fahren das und das Auto und dann denken sie, okay, gut, das brauche ich, das brauche ich, das muss ich machen, das ist mein Zug, das ist schön, das ist gut. Oder sie schauen im Fernsehen, was als gut dargestellt wird, denken, oh ja, das muss ich, und ich muss noch überall auf der Welt, ich muss noch da gewesen sein und das muss ich noch. Und da haben sie alle möglichen Vorstellungen. Aber weißt du, es ist keine klare Vision. Es ist nicht wirklich eine Vision von Gott, sondern es sind nur irgendwelche Ideen, die halt so irgendwo rumfliegen. Ja, und Sprüche 29, Vers 18 sagt, ohne eine klare Vision, ohne Offenbarung, verwildert ein Volk. Ja, das heißt, du irrst dann nur irgendwo so umher. Naja, wird schon irgendwie werden. Naja, gut, Job suchen, Kinder kriegen, keine Ahnung, Urlaub fahren, Rente gehen, Sterbeversicherung abschließen. Was auch immer. Verstehst du? Weißt du, und deswegen, und das ist heute mein Punkt, es ist so wichtig, dass wir uns als Christen füllen mit der Vision Gottes. Dass wir eine Vorausbildung des zu Verwirklichenden, ein Jetzer, in unserem Innersten haben, in unserem Herzen haben. Eine Vorausbildung des zu Verwirklichenden. Was hast du für eine Vision vor deiner Vorstellung? Worauf gehst du zu? Was ist der geheiligte Traum in deinem Herzen? Und ich sag dir was, der erste Schritt, um diese geheiligte Vision von Gott zu bekommen, wird dich vielleicht überraschen oder auch nicht. Der erste Schritt, um wirklich eine geheiligte Vision für dein Leben zu bekommen, und das ist so wichtig, dass wir das haben, der erste Schritt ist, dass du dich Gott völlig hingibst. Das ist der erste Schritt. Um eine geheiligte Vision zu bekommen. Weil sonst bist du nur von Ideen getrieben. Ja, das wäre schön, das wäre schön. Und dann träumst du so in den Tag hinein, denkst, ja, das können wir und das wäre auch noch schön. Also das Erste, womit es beginnt, er bewirkt in uns das Wollen und es vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Das heißt, das Erste, was wir sagen müssen, ist, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Amen. Das Erste, was wir tun müssen, ist uns ihm hingeben und sagen, Herr, ich will nicht irgendeine Vision verwirklicht sehen in meinem Leben, sondern ich will, dass deine Vision für mein Leben durchkommt. Ich will, dass das Potenzial, das du in mein Leben hineingelegt hast, durchkommt in meinem Leben. Das ist, wonach ich strebe. Und du gibst dich ihm hin. Und du lässt los von deinem eigenen. Und alles, was dich selber noch festhält, all die Vorstellungen, die da rumschwirren, alles, was du vielleicht die letzten Jahre gehört oder gedacht hast, legst du auf den Altar und sagst, Herr, dein Wille geschehe. Okay? Und das Zweite, was du tust, ist Habakuk 2, Vers 1. Auf meinen Posten will ich treten und auf den Wall mich stellen und ich will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird. Das heißt, du träumst mit Gott. Amen. Du schaust aus nach dem, was Gott für dich hat. Ich habe öfters schon darüber gesprochen und wer noch nicht mein Album zum Thema Träumen mit Leidenschaft, heißt das eine Album, glaube ich, und das andere göttliche Träume sind, glaube ich, zwei. Entfache den göttlichen Traum ist das eine und das andere Träumen mit Leidenschaft. Wenn du dieses Album, wenn du diese Alben noch nicht hast, dann empfehle ich dir, das am Büchertisch dir zu holen, weil da lehre ich dich wirklich auch mit Gott zu träumen. Das heißt, dir die göttlichen Vorstellungen zu holen. Wo möchte Gott, dass du in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren bist? Wo möchte er, dass du dich dass du drin bist. Was möchte er durch dich tun? Was sind die Visionen, die er auf dein Herz legt? Worauf gehst du zu? Und wir hatten es schon davon, leg die Begrenzungen ab, leg alles ab, was dich einschränkt und vor allen Dingen sag, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe und dann wirst du Dinge empfangen, die er dir aufs Herz legt, die er dir in deine Vorstellung legt. So wie er David diese Vorstellung, dieses Jetzer, diese Vorausbildung des zu Verwirklichenden bezüglich des Tempels ins Herz gelegt hat. Amen. So legte der Dinge ins Herz. Und dann heißt es Vers 2 bis 3 in Habakuk und Vers 4 lese ich auch noch, heißt es dann, schreib die Vision auf und zwar deutlich auf die Tafeln, damit man es geläufig lesen kann. Denn das Gesicht gilt erst für die festgesetzte Zeit oder die Vision gilt erst für die festgesetzte Zeit und sie strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Wenn es sich verzögert, wartet darauf, denn kommen wird es, es wird nicht ausbleiben. Und Vers 4 heißt es dann, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Amen. Das ist das, was Paulus dann zitiert in Römer 1, Vers 16, okay, oder 17. Das heißt, warum will Gott, dass wir unsere Visionen und Träume, die wir von ihm haben, warum will er, dass wir sie aufschreiben? Wegen diesem Prinzip unserer Vorstellungskraft. Weil weißt du, was du dir vor Augen hältst, das kommt zustande. Also du lebst nicht nur von der Vision, die du einmal hattest. Ja, manche Leute sagen, ja, ich hatte eine Vision von Gott und da habe ich mich gesehen, was weiß ich, wie ich diesen und jenen Dienst tue. Und vielleicht hat sogar ein Engel dazu posaunt und was weiß ich was. Und gesagt, ja genau, das habe ich vor mit dir. Aber weißt du, die Sache ist die, selbst wenn 10 Engel vom Engel posaunt haben und du eine offene Vision hattest von dem, was du tun wirst, wenn du dir diese Vision nicht beständig vor Augen hältst und darauf zugehst, wird sie nicht zustande kommen. Genauso aber gilt umgekehrt, wenn kein einziger Engel posaunt hat und wenn du keine offene Vision hattest, aber du hast einfach in deinem Innersten eine Gewissheit, eine Sicherheit von Gott bekommen, ja, da geht es lang, da will ich hin, da will Gott mich hinhaben, dann wird es zustande kommen, wenn du es dir kontinuierlich vor Augen hältst. Amen. Halleluja. Ja. Jesaja 26, Vers 3 heißt es, einem festen Herzen bewahrst du den Frieden. Den Frieden, weil es auf dich vertraut. Das heißt, es geht darum, es geht um Festigkeit. Es geht darum, sich ausgerichtet zu halten. Weißt du, wenn du auf eine Vision oder wenn du auf die Vision Gottes für dein Leben zugehst, dann wirst du auf dem Weg Hindernisse erleben. Dann wirst du mal Gegenschläge erleben. Dann wirst du mal Entmutigungen erleben. Dann wirst du manchmal vielleicht sogar Rückschläge erleben und dann wirst du vielleicht manchmal sogar das Gefühl haben, dass irgendwie all das überhaupt gar nicht sich in die richtige Richtung bewegt und dass gar nichts von dem zustande kommt, was du eigentlich auf dem Herzen hast. Und dann kommt es darauf an, dass du fest bist. Dann kommt es darauf an, welches Jetzer ist vor deinem Auge, welche Vorausbildung des zu Verwirklichenden. Ändert sich dann plötzlich dein Kopfkino, bloß weil Gegenwind kommt. Ändert sich plötzlich, so, oh, naja gut, wenn es dann halt nichts wird, dann macht es auch nichts. Ja, wenn es dann halt nicht klappt, ist auch egal. Oder auch, naja, Frust, Entmutigung, es klappt sowieso nicht. Ich bin ein Versager, wusste ich schon immer, hat mir schon mein Vater, Großvater und Urgroßvater gesagt. Und das wird sowieso nichts. Ja, ist dann, geht's dann runter, ich sag mal, das Zäpfchen, oder bleibst du drauf? Und deswegen, weißt du, deswegen sagt Gott, halt es dir vor Augen. Deswegen sagt er, schreib es auf. Wenn es sich verzögert, sagt er zu Habakuk, dann warte darauf, denn kommen wird es, es wird nicht ausbleiben. Es wird nicht ausbleiben, wenn du es vor deinem Auge behältst. Amen. Was du vor deinem Auge hast, wird nicht ausbleiben. Positiv wie negativ teilweise. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass du das Richtige vor Augen hast. Amen. Ich habe das mal vor Jahren, habe ich das glaube ich auch schon mal zitiert, eine Studie, da haben sie Leute auf der Straße befragt, ob sie eine Vision haben für ihr Leben. Und zwar also ganz normale Leute jetzt, also keine Christen oder so, sondern einfach weltliche Leute. Und sie haben sie gefragt, haben sie eine Vision? 80% der Leute hatten keine Vision, gar nichts. Die haben gesagt, ja, es kommt, wie es kommt, so ungefähr. Ja. 15% haben gesagt, ja, ich habe eine Vision für mein Leben, aber sie hatten sie nie aufgeschrieben, diese Vision. 4%, jetzt sind wir schon bei zwischen 95% und 99%, ja, 4% hatten eine Vision, hatten sie aufgeschrieben mal, aber sie wussten nicht mehr, wo der Aufschrieb ist. Da weißt du auch, was Sache ist. Sie haben es zwar mal aufgeschrieben, aber sie haben es nicht sich vor Augen gehalten. 1% der Leute, die sie befragt haben, hatte eine Vision, sie hatten es aufgeschrieben und sie schauen täglich darauf. Und diese Studie, es war eine weltliche Studie, ja, ist nach weltlichen Maßstäben, aber sie haben sich diese 1% Leute genauer angeschaut und alle waren Millionäre. Alle waren extrem erfolgreich. Schau, selbst im Weltlichen funktioniert es. Amen. Selbst im Natürlichen funktioniert es. Es ist ein geistliches Schöpfungsprinzip, dass Gott unsere Vorstellungskraft benutzt. Gott hat unserer Vorstellungskraft geradezu prophetische Kraft gegeben. Amen. Und es funktioniert im Natürlichen schon. Aber weißt du, wenn es schon im Natürlichen funktioniert für irgendeinen weltlichen Erfolg, für eine Million oder was auch immer, ja, wie viel mehr funktioniert es im Göttlichen mit einer geheiligten Vorstellungskraft? Amen. Halleluja. Wie viel mehr, wenn wir unser Denken von der Vision Gottes durchdringen lassen. Und wie viel mehr, wenn wir auf der Vision Gottes draufbleiben. Weißt du, das ist das Entscheidende. Halleluja. Zum Beispiel die Vision, die wir haben bei Glory Life für unseren Kindergarten und für unser Gebäude, das wir kaufen wollen. Lasst uns da draufbleiben. Amen. Lasst uns draufbleiben. Manchmal fliegen Sachen dagegen. Hier scheint irgendein bisschen Sand im Getriebe zu sein. Und da, weißt du, wenn Gott eine Vision gegeben hat, lasst uns draufbleiben. Lasst uns nicht müde werden. Lasst uns die Vorstellung vor Augen haben. Amen. Halleluja. Was auch immer es ist in deinem Leben, was Gott dir als Vision gegeben hat, halt es dir vor Augen. Bleib drauf. Es wird kommen. Das heißt, zustande kommen wird es. Es wird nicht ausbleiben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Amen. Und was ist mit Glaube? Das hatte ich auch die letzten Wochen immer wieder. Römer 10, Vers 17. Wo kommt der Glaube her? Der Glaube kommt aus dem Hören, also auf dem Hörenden aufnehmen. Das Hören aber durch das Rema Christi. Das Wort Christi, das Wort, das Jetzt-Wort Christi, das Gott zu dir spricht. Ja, Gott spricht zu dir, wenn du Ausschau hältst und sagst, Herr, was hast du vor mit mir in diesem nächsten Jahr oder in diesen nächsten 5 Jahren oder in diesen nächsten 10 Jahren? Du hältst Ausschau und Gott legt etwas in dein Herz. Weißt du, das ist das Rema Christi für dich. Das ist das Rema Gottes für dich. Und jetzt kommt es darauf an, dass du darauf hörst. Was heißt es, dass du zuhörst, dass du dein Ohr da dran hältst, dass du sagst, aha, das ist das Wort. Du schreibst es auf, hältst es dir vor Augen, es spricht weiter zu dir. Es ist ja das Rema-Wort Gottes, du musst es füttern. Es ist wie mit jeder Verheißung im Wort Gottes, wenn du sagst, jawohl, ich stelle mich drauf auf Jesaja 53, Vers 5, durch seine Striemen bin ich geheilt. Weißt du, du bist nicht automatisch immer deswegen geheilt, weil du einmal diesen Bibelvers zitierst. Du bist es auch noch nicht mal, wenn du es 10-mal am Tag sprichst, allein geheilt. Sondern entscheidend ist, was ist deine Vorstellung, was hast du vor Augen? Im einen Moment zu sagen, okay, durch die Wunden Jesu bin ich geheilt. Und im nächsten Moment Kopfkino, okay, kaufe ich mir eine Prothese oder einen Rollstuhl oder was? Verstehst du? Das funktioniert nicht. Amen. Das heißt, du musst dein Kopfkino ausrichten auf das Wort Gottes. Du musst dein Kopfkino ausrichten auf das, was Gott gesagt hat. Egal wie die Hindernisse sein mögen. Behalte dein Kopfkino in der richtigen Ausrichtung. Amen. Das heißt hören. Das heißt immer wieder hinhören. Ja, das heißt nicht nur einmal hören, sondern das heißt immer wieder hinhören. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Ja. Weißt du, manchmal ist es auch so, wir sagen, ja, wir haben diese und jene Vision. Das ist meine Vision. Zum Beispiel, es gibt ja auch im Leib Christi gibt es Visionen. Also ich zum Beispiel die Vision, dass 100 Millionen Menschen in Europa sich zu Jesus bekehren bis zum Jahr 2033. Das ist eine super Vision. Also jetzt ist es wichtig, dass der Leib Christi, dass wir als Leib Christi uns das vor Augen halten, dass wir da drin leben, dass wir sagen, ja genau, das wollen wir sehen. Und nicht, wenn irgendwas anderes kommt, da kommt eine Nachricht und sagt, ja, immer weniger Leute glauben, die Kirchen nehmen ab im Einfluss und so weiter. Raus! Ist nicht mein Kopfkino! Ich sehe, wie der Leib Christi in Deutschland aufwärts steigt und nicht hinuntersinkt und wie er zunimmt an Einfluss und wie mehr und mehr und mehr Menschen sich bekehren und wie Scharen von Menschen ins Reich Gottes hineinkommen. Das ist das, was ich vor meinen Augen sehe. Und ich weigere mich, was anderes zu sehen. Ja, Pastor Georg, hast du schon gehört? Immer mehr Angriffe auf christliche Kirchen. Ja, Amen. Aber umso mehr, glaube ich, immer mehr Niederlagen für den Teufel. Amen. Immer mehr Niederlagen für den Teufel. Immer mehr Menschen, die rausgerissen werden aus dem Machtbereich der Finsternis und hineinversetzt werden in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Was hältst du dir vor Augen? Was du dir vor Augen hältst, das wird zustande kommen. Es wird sich vielleicht manchmal scheinbar verzögern oder du hast das Gefühl, dass es sich verzögert, aber es heißt am Ende, es wird nicht ausbleiben. Halleluja. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Es wird kommen. Und es wird nicht ausbleiben. Also, mach dich bereit, dein Kopfkino auszurichten. Amen. Wer ist bereit, sein Kopfkino auszurichten heute Morgen? Dann stehen wir mal auf zusammen, dann beten wir zusammen. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du Großes mit uns als deinen Kindern vorhast, Herr. Wir danken dir, Herr, für jedes einzelne deiner Kinder, auch jeden, der über Livestream zuschaut heute Morgen, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, Herr, für deine Pläne, Herr, für das Potenzial, das du in den Leib Christi hineingelegt hast, Herr. Herr, wir danken dir, dass du uns hilfst, gemäß deinen Maßstäben zu träumen, Herr. Groß zu träumen, Herr. Herr, frei von Begrenzungen unseres Denkens, frei von Ängsten, frei von Sorgen, Herr. Und Herr, wir strecken uns aus, immer wieder neu, streck dich mal gerade aus, nach deinem Rema-Wort und nach deinen Rema-Worten für unser Leben, nach deiner Vision, leg es immer wieder neu in unser Herz, immer klarer, immer, so dass wir nie ohne Vision unterwegs sind, Herr. Herr, dass wir nie ohne etwas vor Augen, was du tun möchtest, unterwegs sind, dass wir nie einfach nur beliebig so dahin treiben und denken, naja, wenn es nicht schlimmer wird, ist auch gut. Nein, wir sagen, Herr, danke, dass du Großes vorhast. Und wir strecken uns aus danach. Wir strecken uns aus danach, Herr. Wir sind entschieden, dein Rema-Wort zu empfangen, Herr. Deine Vision zu empfangen durch unsere Vorstellungskraft, indem wir uns dir hingeben. Und jetzt sag einfach mal zusammen mit mir, Vater, in dem Namen Jesus, gebe ich mich dir hin. Und ich sage mit ganzem Herzen, nicht mein Wille soll geschehen mit meinem Leben, sondern dein vollkommener Wille soll geschehen. Ich will am Ende meines Lebens zurückschauen können, vom Himmel aus schauen können und sehen können, da ist Frucht entstanden. Frucht, die bleibt. Frucht für das Reich Gottes. Herr, ich gebe dir alle meine eigenen Vorstellungen hin. Ich gebe dir jede Prägung meiner Vorstellungskraft hin, jede Prägung durch Ängste, jede Prägung durch Negatives, jede Prägung einfach durch Weltliches, durch Natürliches. Ich lege dir das hin und ich sage, Herr, dein Wille geschehe, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so in meinem Leben. Ich gebe mich dir hin. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und ich halte Ausschau in meinem Herzen. Oh, ihr könnt im Hintergrund mal so das Pad reinmachen. Ich halte Ausschau in meinem Herzen. Nach deiner Vision für mein Leben. Ich halte Ausschau in meinem Herzen, was du zu mir redest, was du vorhast. Danke, Heiliger Geist, dass du mir klare Vision gibst, Herr. Und dass du jeden Tag neu mein Kopfkino ausrichtest. Gleich früh am Morgen. Hilf mir, Heiliger Geist. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Weißt du, das ist wichtig. Gleich früh am Morgen solltest du Kopfkino-Ausrichtung betreiben. Bevor du irgendwas anderes aussprichst oder bevor du dich mit irgendwas anderem beschäftigst, richte dich aus. Wo geht meine Reise hin? Weißt du, was erwarte ich? Was erwarte ich, dass Gott tut? Richte deine Vision aus. Mach dir klar, ja, dahin bewege ich mich. Ja, das, was du empfangen hast, halt es dir vor Augen. Das, was du aufgeschrieben hast, halt es dir vor Augen. Ja, lebe da drin. Weißt du, und es wird zustande kommen. Das heißt nicht, dass du den ganzen Tag daran denken musst. Verstehst du? Es geht jetzt auch nicht um so einen mentalen Krampf oder so, den du dir machst. Sondern es geht darum, dass du entlarvst, möglichst schnell entlarvst, wenn was anderes dein Kopfkino bestimmen will. Wenn du merkst, aha, oh, die Gedanken gehen eigentlich in eine ganz andere Richtung als das, was eigentlich meine Vision war. Ja, dann entscheide dich und sag, hoppla, raus mit dem Zeug und rein mit der Vision Gottes. Amen. Vision Gottes vor Augen. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Sag mal, ja, gib mal Jesus die Ehre, genau. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Sag mal zu deinem Nachbarn, du wirst staunen, was Gott in den nächsten Jahren in deinem Leben tut. Und dann sag mal zu einem anderen Nachbarn, und du wirst staunen, was Gott durch den Leib Christi in den nächsten Jahren tut. Halleluja! Oh, da ist eine gewaltige Ernte, die Gott vorhat. Da ist eine gewaltige Ausbreitung seines Königreiches, das Gott vorhat. Da ist ein gewaltiger Durchbruch, den Gott für Deutschland, Österreich, Schweiz, Europa hat. Das sind gewaltige Dinge, die Gott vorhat. Halleluja, lasst uns dafür positionieren. Alles andere muss weg, alles komische Denken muss weg. Oh, nichts von Niedergang oder irgendwas. Nein, unsere beste Stunde ist gerade am Anbrechen als Leib Christi, als Volk Gottes. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Weißt du, mitten in Kämpfen, mitten an dem Punkt, wo du denkst, wow, im Äußeren, der dunkelste Punkt, schafft Gott neue Durchbrüche. Halleluja. Und das glaube ich. Und weißt du, da ist Israel, das Volk Gottes nach dem Fleisch, wirklich der Zeiger Gottes auf der Weltenuhr. Und du siehst es, die letzten zwei Jahre jetzt, fast zwei Jahre, siehst du, wie Gott wirklich aus der Finsternis, aus dem Dunklen heraus mehr und mehr Sieg auch sichtbar macht, im Sichtbaren hervorbringt. Es ist noch nicht alles durch, aber es wird mehr und mehr sichtbar. Weißt du, Gott tut Großes durch sein Volk nach dem Fleisch und durch sein Volk nach dem Geist. Und beides läuft parallel. Halleluja, preist den Herrn. Danke, Jesus. Geben wir ihm die Ehre dafür. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Und das ist prophetisch auch für den Leib Christi weltweit. Danke, Jesus. Und jetzt gebe ich dir noch die Gelegenheit, hineinzusäen, ein Saatkorn zu säen. Und ich möchte wirklich empfehlen, wenn du säst, säe nicht im Fleisch, sondern säe auf Geist. Das heißt, weißt du, ich habe festgestellt, da ist auch eine starke Power drauf, wenn du ein Saatkorn säst und es mit der Vision Gottes verbindest. Und während du das Saatkorn gibst, sagst du, okay, das sähe ich hinein in die Verwirklichung dieser Vision. Natürlich, du sähst hinein in die Verwirklichung der Vision heute Morgen, die Gott Glory Life gegeben hat. Aber du sähst auch hinein in die Verwirklichung deiner eigenen Vision. Halt es dir vor Augen und sag, okay, das sähe ich hinein, dass diese Vision zustande kommt. Dann hat es nochmal eine andere Power, eine andere Kraft, weil indem du Finanzen säst, gibst du etwas von deinem Leben. Das heißt, es ist Hingabe. Du gibst mit Hingabe und du verbindest es mit Geist. Das heißt, du verbindest es mit göttlicher Vision. Du verbindest es mit dem, wohin du dich bewegst. Und das hat Power. Also tu das heute Morgen. Ja, du säst in einen guten Boden. Das ist erstmal wichtig. Das ist Säen im Geist. Und du säst in Verbindung mit dem Rema Gottes, mit der Vision Gottes für dein Leben. So fragst du den Heiligen Geist. Und Galater 6,7 sagt dir zu, wer auf den Geist sät, wird vom Geist Leben ernten. Also frag den Heiligen Geist, was du säen sollst gerade jetzt. Du hast hier vor Ort zwei Möglichkeiten zu säen. Entweder du kannst eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die unter deinem Stuhl liegt und die eine Hälfte tust du rein, die andere nimmst mit nach Hause und überweist in den nächsten Tagen. Kriegst eine Spendenbescheinigung am Ende des Jahres. Oder du kannst in bar geben, wenn wir jetzt gleich die Eimer durchgeben. Wenn du über Livestream zuschaust, dann hast du die Möglichkeiten per IBAN zu geben, per PayPal oder per Kreditkarte. Also tu das, was dir der Heilige Geist zeigt. Du kannst dich in jedem Fall daran beteiligen. Wir geben jetzt hier vor Ort die Eimer durch. Und während ihr die Eimer durchgebt, freuen wir uns ganz besonders, dass heute das Ehepaar Weidner aus Israel bei uns ist. Ja, Miriam Weidner ist die Schwester von Deborah und sie machen in Israel, wir unterstützen sie auch als Gemeinde immer wieder, sie machen in Israel einen Dienst an Holocaust-Überlebenden. Sie waren kurz dabei, für die auf unserer Israel-Reise 2018 dabei waren, waren sie mit uns auf dem See Genezareth. Und da erinnern wir uns noch dran. Ne? Und Und Sie sind jetzt gerade in Deutschland, Sie sind ja Deutsch-Israelis sozusagen, also also Sie sind Christen, aber Sie sind in Israel eingebürgert und Ihr Sohn ist auch im Gaza-Krieg momentan, ja, also einer Ihrer Söhne. Das heißt, Sie sind da richtig voll integriert. Und ich habe gesagt, Sie haben einfach kurz, jetzt während wir die Sammlung einsammeln, habe ich Sie einfach eingeladen, kurz ein paar Worte einfach zu sagen, was gerade in Israel aktuell ist, was läuft und einfach auch, wie es Ihnen geht, einfach kurz das weiterzugeben. Kommt einfach nach vorne, während ihr die Sammlung einfach durchgeht. Lass uns Ihnen mal einen kräftigen Applaus geben. Halleluja. Ja, hallo zusammen. Shalom, sagt man Israel. Ganz herzlichen Dank, dass wir ein paar Minuten bekommen hier, euch kurz zu zeigen, wo wir sind, wo wir leben. Ja. Kann man die Präsentation starten? Genau. Wir sind am Ende unserer Vortragsreise und leider hat es nicht geklappt, länger etwas zu sagen, aber wie ihr seht, leben und wirken in Israel mitten im Krieg. Ja, die letzten 2 Jahre waren eine nicht kleine Herausforderung für uns. Ja. Vielleicht kommen wir den nächsten. Ja, das ist unsere Familie, wie ihr seht, 4 Kinder. Wir sind schon über 30 Jahre in Israel. Alle Kinder sind dort geboren. Und ja, die nächste Folie bitte. Und ja, das ist jetzt ein kleiner Überblick. Die Bedrohung, was auf Israel gekommen ist, von 7, 8 Fronten. Wenn man Medienkrieg auch noch dazu nimmt, dann sind es 9 Fronten, ja. Bitte die nächste. Hier seht ihr einen Vergleich. Israel ist ja ein kleines Land, ist ungefähr dem Bundesland Hessen zu vergleichen. Und an der schmerzendsten Stelle, wenn es zu einer Zwei-Staaten-Lösung kommen würde, wären es nur 15 Kilometer. Und das ist ja sofort überrannt, ja. Und an der breiten Stelle oben ist es 100 Kilometer und ungefähr 500, 600 Kilometer lang. Ja, die nächste Folie bitte. Wir leben ja in zwei Jahre jetzt schon im vollen Krieg, mal mehr, mal weniger. Wir haben immer noch 50 Geiseln in Gaza von insgesamt 251 seit dem 7. Oktober 23, also 2 Jahre. Es wird vermutet, dass nur noch 20 am Leben sind. Und in diesen Tagen geht es wirklich darum, kriegt man die noch raus oder, ja, genau, bitte weiter. Und wir haben seit vielen Jahren einen Sozialdienst in Israel, hauptsächlich an Holocaust-Überlebenden. Aber natürlich die Zahl der Holocaust-Überlebenden nimmt täglich ab. Doch die Arbeit hört nicht auf. Wir haben den zweiten Holocaust hinter uns mit seinen Opfern. Und für uns ist es sehr wichtig, eine Brücke zu sein, auch zwischen Deutschland und Israel. Ja, bitte weiter. Ganz kurzer Überblick, was wir tun. Wir vermitteln auch Volontariatsdienste in verschiedener Art. Nächste Folie. Und wir gründen uns hier auch in unserem Dienst und in unserem Sein in Israel auf diese Prophetie, dass Fremde euch die Arbeit abnehmen werden und Ausländer werden eure Herden weiden, euer Land bestellen und eure Weinberge pflegen. Da fangen wir an, die ersten Schritte mal zu tun und auch hier in derselben Gegend, im Jesaja, die Söhne deiner Unterdrücker und alle, die dich verspottet haben, beugen sich tief und werfen sich vor dir nieder. Jeder hier in diesem Saal, der deutsche Vorfahren hat, ist hiermit angesprochen. Und das haben wir uns als Lebensaufgabe gemacht, es zu verwirklichen, beziehungsweise Gott hat uns da hineingeführt. Es war von Geburt an eigentlich schon eine Liebe zu Israel da. Ja, bitte, weiter. Seit dem Krieg jetzt machen wir je nach Spendenvolumen auch Solidaritätsveranstaltungen für Soldaten, die ja hauptsächlich im Feld oder im Feindesland sind und die sich dann riesig freuen, wenn wir kommen und Ihnen mal so einen deftigen Grillabend vorlegen und finanziert von Deutschland. Das macht so einen großen Eindruck und so einen Gegenpol zu dem, was von der ganzen Welt an Antisemitismus auf Sie zukommt. Ja, weiter bitte. Und hier diese Lebensmittelverteilung für Holocaust-Überlebende monatlich für ungefähr 300. Das ist, wird von uns organisiert und mit einem Team ausgeführt. Bitte weiter. Und auch Gruppenveranstaltungen. Wir laden Sie ein zu den Festen oder besuchen Sie in den Wohnheimen und bringen Ihnen Freude und Hoffnung. Und die nicht mehr so mobilen, natürlich, wir haben zwischen rund 80-Jährigen bis zu 107-Jährige Holocaust-Überlebende. Und da machen wir dann auch Hausbesuche, um sie persönlich zu begleiten, wenn möglich bis zu ihrem Übergang in die Ewigkeit. Ja, bitte weiter. Und weil es jetzt so sehr kurz und komprimiert hier im Glory Life ist, habe ich den Herrn gebeten, was kann ich weitergeben? Was ist unsere Motivation? Wir sind keine Israel-Fanatiker, keine Fans von Netanyahu oder irgendwelchen politischen, weltlichen Argumenten, sondern wir erkennen diese Aussage Gottes über seinem Volk, über unseren Leben eigentlich zuerst, aber eigentlich zuerst den Juden, so steht es im Wort. Du hast mir viel Arbeit gemacht mit deinen Sünden, aber ich tilge deine Übertretung. Und hier steht sogar ganz klar, deine Wortführer sind von mir abgefallen. Wir verteidigen keinen Politiker, wir verteidigen nicht die Politik Israels. Und ein Stück weit ist es ein Gericht, ein großes Gericht, was in diesen Tagen über Israel geht. Und sie werden wieder zum Hohn der ganzen Welt. Aber Gottes Wort steht und es heißt, fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob. Und es steht geschrieben, ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Und in diesen Prophetien kann man sich regelrecht baden und daraus ziehen wir unsere Motivation auch für alles, was wir tun. Ja. Wir segnen euch einfach mit diesem Wünschet Jerusalem Glück. Und der Segen kommt zurück, es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Und so soll es auch über euch gesprochen sein. Und vielen, vielen Dank, dass wir das Mikrofon gekriegt haben. Und Gottes Segen, wir bleiben miteinander dran. Es hat uns auch sehr gestärkt, die Verkündigung heute Morgen. Vielen Dank. Bleibt doch kurz hier, wir würden euch gerne auch segnen. Ja? Und einfach auch gemeinsam, dass wir gemeinsam auch für Israel beten zusammen. Und streckt einfach eure Hände aus, auch genau, pastorales Team kann dazukommen. Ja? Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für Markus und für Miriam und für ihre ganze Familie, Herr, die du dort in Israel gesetzt hast, wirklich als Zeugen, Herr, als Zeugen deiner Liebe letztendlich, Herr. Herr, so gewaltig, Herr, dass heute Deutsche in Israel sind und die Herzen des jüdischen Volkes trösten, Herr. So wie es heißt, tröstet, tröstet mein Volk, Herr. Danke, Herr, dass Sie sich diesem Auftrag hingegeben haben, als Familie, Herr, dass Sie Ihr Leben diesem Auftrag gegeben haben. Und Vater, wir wollen Sie segnen jetzt hier, wo Sie hier bei uns sind. Wir wollen Sie segnen mit deiner Stärke. Wir wollen Sie segnen mit deiner Liebe. Wir wollen Sie segnen mit deiner Kraft, Herr. Wir wollen Sie segnen mit deiner Festigkeit des Herzens, Herr. Herr, trotz all der Herausforderungen, die da sind, als solche, die in Israel leben und die Teil der Gesellschaft dort sind und auch mit dem Sohn im Krieg. Herr, Vater, wir segnen die ganze Familie mit deinem Schutz, mit deiner Bewahrung. Herr, wir segnen sie mit deiner Festigkeit, mit deiner Zuversicht, mit deinem Glauben, Herr. Und wir sagen, ja, wir stehen hinter ihnen im Gebet, Herr. Wir stehen hinter deinem Volk im Gebet. Wir stehen hinter Israel im Gebet, Herr. Wir segnen Israel, Herr. Wir segnen dein auserwähltes Volk, Herr. Herr, wir segnen Jerusalem, Herr. Herr, wir segnen es mit Freude und Glück und dass aus diesen dunklen Tagen, Herr, umso größere Siege, umso größere Freiheit und umso größere Frieden hervorkommt, Herr. In Jesu Namen. selbst vor das israelische Volk und vor die Juden gelegt hast, Herr, dass dieser Schleier immer mehr weggeht, Herr, und dass sie immer mehr dich sehen, Herr, wir preisen dich, Herr, wir segnen auch deinen messianischen Leib ganz besonders in Israel. Wir danken dir, dass du sie stärkst in diesen Tagen, Herr, und dass sie von allen wirklich als Licht wahrgenommen werden. Ja, Jesus. Und als die, die wirklich die Wahrheit gefunden haben in dir, Jesus. Halleluja. Wir danken dir, dass immer mehr zu dir kommen. Und wir danken dir, dass du sie bewahrst und beschützt, Vater. Auch eure Familie im Namen Jesu. Wir sagen, keinem wird ein Haar gekrümmt werden. Ja. In Jesu Namen. In Jesu Halleluja. Namen. Wir preisen dich. Wir segnen alles, was ihr tut dort im Namen Jesus. Halleluja. Wir danken dir, dass du alles multiplizierst, Herr, und dass sie reiche Frucht bringen für dein Reich. Halleluja. Amen. Ja, Jesus. Halleluja. Ich danke dir für die Liebe, die sie tragen und dass diese Liebe sich im ganzen Land Israel ausbreitet, Herr. Ja, Jesus. Von Norden nach Süden und von Osten nach Westen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, Halleluja. Ja, ich segne euren Dienst. Ich segne euch jeden Tag, wenn ihr aufsteht, bis ihr ins Bett geht. Ja. Der Friede Gottes sei über euch und eure Familie und euer Umfeld. Sie sollen von euch ziehen, jeden Tag, jeden Tag. In Jesu Namen. Amen. Ja, Jesus. Ja, Jesus. Ich habe das so gesehen, wie Miriam gesprochen hat, dass sie mit der Liebe für Israel schon seit Geburt auf erfüllt ist und jetzt Leute in die Ewigkeit begleitet mit dieser Liebe. Und diesen Dienst segne ich jetzt ganz besonders. Ganz besonders. Danke, Herr, für Miriam und danke, dass du sie gesegnet hast und danke, dass du ihr diese Liebe erhältst. Egal, was kommt, die Liebe wird niemals erkalten. Niemals in Jesu Namen. Danke. Es ist ein Dienst, der in die Ewigkeit quillt in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Wir setzen frei, dass Heilung kommt jetzt auch für die neuen Opfer aus diesem Überfall, Herr, dass wirklich von ihnen Heilung ausgeht, dass sie Worte der Heilung und der Weisheit haben, wie sie Traumata wirklich, wie sie rausbeten können, Herr, dass sich die Menschen wirklich öffnen, die traumatisiert sind, die hier betroffen waren, Herr, dass da nochmal was ganz Neues in den Dienst reinkommt auch, wo wirklich auch innere Heilung passiert. Die von euch beiden ausgeht durch Gottes Wirken in euch. Ja, und wir segnen euch auch mit göttlicher Vision für eure Dienste immer wieder neu, dass Gott euch immer wieder neue Projekte, Dienste ins Herz legen kann und ihr euch so immer weiter bewegt, einfach in den vorbereiteten Werken. Und wir sprechen euch zu, auch zum Schluss nochmal diesen Vers, den ich ja vorhin in der Predigt hatte, Jesaja 26, Vers 3. Einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, den Frieden, weil es auf dich vertraut. Und wir segnen euch mit diesem festen Herzen in ihm, in Jesu Namen. Amen. Amen. Seid gesegnet. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Ja, Halleluja. Seid gesegnet. Und wenn ihr Informationen über Ihren Dienst möchtet, ihr könnt natürlich auch über Schwester von Miriam, die Deborah, könnt ihr natürlich Infos bekommen. Oder auch habt ihr Flyer, die könnt ihr gerne draußen auslegen. Genau. Genau, einfach da am Infotisch, genau. Oder Welcome-Tisch, genau. Okay, vielen Dank. Ne? Halleluja. So schön. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ihr Lieben, wir sind fast am Ende unseres Gottesdienstes, aber ich möchte einfach noch mal kurz bitten, aufzustehen, weil ich habe noch was ganz Wichtiges, bevor wir den Gottesdienst schließen, weil diese Vision Gottes für dein Leben, von der ich gesprochen habe, sie kommt nur zustande in persönlicher Verbindung mit Gott. Und diese persönliche Verbindung mit Gott, ich habe es gestern auch bei der Hochzeit gesagt, diese persönliche Verbindung mit Gott, um in Verbindung zu treten mit deiner Bestimmung, geht nur über die Person von Jesus. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Das heißt, an der Beziehung zu ihm entscheidet sich alles. An der Beziehung, die du hast zu Jesus, entscheidet sich dein Leben. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast momentan nicht diese Beziehung zu Jesus. Du hast momentan nicht diese Sicherheit auch, dass du mit ihm unterwegs bist und dass du weißt, ja, auch wenn du heute sterben würdest, dass du dann in Ewigkeit bei ihm wärst. Du hast nicht diese Gewissheit in deinem Herzen, dass du ein Kind Gottes bist durch Jesus. Dann möchte ich jetzt einfach am Schluss dieses Gottesdienstes mit dir und für dich noch persönlich beten. Und wenn dich das betrifft hier im Raum, dann streck einfach kurz deine Hand aus, sodass ich sehen kann, wenn du sagst, ja, ich möchte da dieses Gebet, ja, danke für deine Hand. Ist noch jemand da? Streck einfach deine Hand ganz da auch, ja, streck einfach deine Hand ganz aus, wenn du diese Gewissheit haben möchtest, wirklich, dass du mit Jesus unterwegs bist, mit Jesus Richtung Ewigkeit unterwegs bist, dann streck einfach deine Hand aus, wenn du über Livestream zuschaust, ich kann deine Hand nicht sehen, aber Gott sieht deine Hand, Gott sieht dein Ausstrecken, Gott sieht deine Sehnsucht und er möchte dir begegnen. Das Wort Gottes sagt, wer zu ihm kommt, wer zu Jesus kommt, den wird er nicht hinausstoßen. Deswegen, wenn du einfach heute Morgen sagst, jawohl, ich möchte zu Jesus kommen, ich möchte diese Erlösung in Anspruch nehmen, ich möchte, dass er wirklich der Herr meines Lebens ist und ich möchte in diese Beziehung mit ihm eintreten heute Morgen, dann einfach ganz schnell, streck einfach deine Hand aus, sodass ich sehen kann und wir wollen jetzt gleich zusammen beten. Ich möchte ja einfach gerne mit dir und für dich persönlich beten. Ganz schnell einfach, die ihre Hand gehoben haben hier im Raum, kommt einfach ganz schnell hier nach vorne und ich möchte einfach hier mit euch und für euch beten, genau, einfach heißen wir sie mal herzlich willkommen, gebt mir mal einen Applaus, komm ruhig weiter, genau, dann kann ich hier für dich beten, herzlich willkommen. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte da noch mit reingenommen werden in dieses Gebet, dann lass dich einfach mit reinnehmen, wenn du über Livestream zuschaust, nimm dich einfach mit rein, bete einfach dieses Gebet mit. Wir sprechen einfach jetzt zusammen laut ein Gebet, weil das Wort Gottes sagt, mit unserem Herzen glauben wir zur Gerechtigkeit und mit unserem Mund bekennen wir zum Heil. Das heißt, es ist wichtig, was wir mit unserem Mund bekennen, wir haben das ja heute auch schon gehört und deswegen sprechen wir einfach dieses Gebet, sprech es mir einfach laut nach, ich spreche es laut vor und jeder, der über Livestream zuschaut, du kannst es laut mitsprechen und wenn du es mitgesprochen hast über Livestream, schreib uns einfach eine Mail, sag, ich habe dieses Gebet mitgesprochen, schick mir weitere Infos, einfach wie ich diese Beziehung zu Jesus leben kann und dann wollen wir euch einfach auch was persönlich schenken und mit euch in Kontakt treten. Halleluja. Lass uns beten, lass uns laut sagen, jeder, der es einfach zur Unterstützung mitbeten möchte, kann es mitbeten. Lass uns sagen, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast, damit ich nicht verloren gehe, sondern in persönlicher Beziehung zu dir leben kann. Herr Jesus Christus, du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und durch dich komme ich jetzt zu meinem himmlischen Vater. Und ich empfange dich als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. Vergib mir, wo ich ohne dich gelebt habe. Vergib mir, wo ich gesündigt habe. Komm jetzt in mein Herz. Mach du mein Leben neu. Durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Führe mich in diese persönliche Beziehung zu dir. Gerade jetzt. Amen. Amen.